Jetzt, wir haben nur 3 Tage, ne? Ja. Dann kommt, und in dem einige von uns fahren weg, damit sie ein Maximum, es ist nicht leicht, in die feinere Phase von Analyse von den Elementen zu gehen. Dafür für meisten von uns 2 Wochen ist nicht genug, aber ich möchte, dass Sie diese auch von wenig, dass Sie von den Elementen gelernt haben, dann auch im täglichen Leben verwenden können und davon Nutzen bekommen im Studium von Dhamma. Deswegen habe ich diese 4-Elemente-Meditation mit Satipatthana. Satipatthana-Meditation verbunden und habe besonders betont, dass diese Satipatthana-Meditation ist Schlüssel sozusagen. Schlüssel zu Weisheit. Zu Weisheit besonders im buddhistischen Sinne. Aber nicht nur im buddhistischen Sinne, auch in allen Yoga-Disziplinen ohne Sati kommt man nicht weiter. Und warum? Was ist eigentlich die Eigenschaft von Sati? Was ist Merkmal von Sati? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Na prima. Aber wir sind bei Abhidhamma, wir brauchen etwas wissenschaftliche, innere Wissenschaft. Nach der Abhidhamma-Lehre, die Merkmal von Sati ist Apilapana. Was heißt Apilapana? Apilapana heißt, dass so wie getrockene Gurde, wie sagt man, Gurd, how do you say? Gurke. No, Gurke. So wie Pumpkin, wie sagt man? Kürbis. Kürbis, aber naja, Kürbis geht auch. Getrocknet, was immer. Getrockene Kürbis auf dem Wasser, wo immer die Welle kommt. Und dann, wenn Welle kommt von links geht nach rechts, wenn Welle kommt von rechts, geht nach links, wenn Welle kommt von unten, geht nach oben, weil Wirbel kommt von unten, geht nach unten. Das ist Zustand von dem Geist, der kein Sati hat. In der nördlichen Tradition, in China oder durch Sanskrit wird diese Apilapana vielleicht sogar missverstanden als Abhilapana, was noch bessere Bedeutung ist in dem Sinne. Abhilapana heißt Interpret. Abhilapana. Abhilapana. Wie sagt man? Abhilapana. Tja. Abhilapana heißt klar zum Ausdruck bringen. Klar zum Ausdruck bringen. Diese Achtsamkeit bringt dann klar zum Ausdruck diese Eigenschaften, Merkmal von dem Objekt. Das ist dann dieses Merkmal von Sati. Wenn Sati da ist, dann wir können dem Objekt klar auffassen, klar zum Ausdruck bringen, klar interpretieren, klar erfassen, kann man sagen, ergreifen. Erfassen. Was jetzt, glaube ich, mit Wissensklarheit? Wissensklarheit ist okay. Alles, was damit kommt, ist Abhilapana. Diese zum klaren Ausdruck bringen. Wissensklarheit, okay. Also, wenn wir keine Sati haben, dann sozusagen wir unseren Geist, indem er nicht die Eigenschaften von dem Objekt richtig erfassen kann, er sozusagen bewegt sich in unklaren Dimensionen. Er weiß nicht, was zu anfangen. Wenn andere Welle kommt, dann gleich läuft er in andere Richtung. Er hat keine klare Richtung, indem er nicht das Objekt, mit dem er verbunden ist, interpretieren kann, zum Ausdruck bringen kann. Deswegen diese Rasa, diese Geschmack oder Funktion von, indem wir klar den Objekt interpretieren können, dann wir vergessen diesen Objekt nicht. Sati eigentlich heißt nichts anderes in Pali oder Sanskrit, Smriti, als Gedächtnis. Indem wir klar den Objekt erfassen oder zu interpretieren, dann es bleibt im Gedächtnis und es wird auch verbunden mit der Weisheiten, Interpretationen, die wir schon drinnen haben über was wir früher erlebt haben. Dann wir können klares Bild fassen. So wie jetzt Sie eben die Eigenschaften erst mit dem Körper, wenn klare Eindruck mit dem Körper, dann mit dem Geist, bis Eindruck im Geiste, im geistigen Bewusstsein sehr, sehr klar ist. Dann Sie können zu jeder Zeit diesen Objekt interpretieren, indem Sie mit dem Objekt konfrontiert sind. Und Sie werden bestimmt immer mit dem Objekt konfrontiert, weil außer den vier Elementen gibt es nichts in dieser Körperlichkeit. Also indem man nicht an dem Objekt schwankt, ja, wie diese getrockene Kürbis in dem Wasserstrom. Dann wird man klaren Eindruck von der Sache haben, Und wenn der klare Eindruck von der Sache da ist, dann bleibt es im Gedächtnis. Wir können uns nur erinnern an das, was wir mit klarem Geist oder mit was wir klar interpretiert haben. Was wir nicht klar interpretiert haben, können wir uns nicht erinnern. Auch gute Sachen, auch schlechte Sachen, egal. Deswegen, es gibt Sammasati und Michasati. Es gibt richtige Gedächtnis und was man braucht, um weiter im Dharma-Studium zu kommen. Es gibt dann schlechte Gedächtnis, die Sachen, die man überhaupt nicht braucht, um weiter in Dharma zu kommen und die dann uns belästigen. Aber die Sachen, die wir brauchen für Dharma-Studium, damit wir ein bisschen Geschmack haben von dem Leben von Adler in der Schweiz, dann wir sollen diese Last von den vergangenen Sachen loslassen, indem wir im Gedächtnis haben die Sachen, die für uns wichtig ist, die uns diese Last, die unsere Gedächtnisse, wenn nicht Dhamma geübt ist, wie Lastwagen von unnützlichen Gedanken, oder wie sagt man, unnützlichen Eindrücken. Dann, wenn man Dhamma übt, wenn man Satipatthana übt, dann allmählich klärt sich das, indem man Eindrücke sammelt, die dann nützlich sind, die dazu führen, dass man von diesem Last allmählich befreit ist. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir haben sehr, sehr klare Eindruck von Dhamma, von den Elementen, das sie jetzt üben, damit sie immer zu Gedächtnis, immer im Gedächtnis tiefe Eindrücke bleiben und immer da bleiben, dann, wo Elemente erscheinen, Probleme werden nicht groß, wo Elemente nicht erscheinen, die Probleme können groß werden. Das ist diese Wunderspitze Heile von Dhamma, kommt in Bewegung, wird wirksam. Also diese Funktion oder Geschmack von Sati, von Sammasati, wieder ich sage, nicht von Michasati, von heilsame Sati, ist das, die Dhatus, die Dhammas, die wahre Elemente der Wahrnehmung im Gedächtnis bleiben. In der Visuddhimagga wird Sati verglichen mit dem Finanzminister, von dem König. Also Bandhakara. Bandhakara heißt, heute haben wir Finanzminister. In der früheren Zeit haben sie Schatzmeister. Und der König ohne Schatzmeister, er kann nichts tun, nicht wahr? Dann der Schatzmeister sagt immer dem König, du hast da in deine Banda, in deinem Stock, in deine Schatzkammer, du hast so viel Geld, du hast so viele Waffen, du hast so viele Kleider da, du hast so viel, dann du hast so viele Arbeiter, die für dich arbeiten können. Dann der König denkt, na, ich kann dies machen, ich kann dies machen. Genauso diese Sati, Samasati, dann bringt zu Geiste die Sachen, die wir brauchen. Umso mehr wir Dharma üben, dann bekommen wir mehr und mehr Sachen, die wir brauchen, damit wir von dem Last von unnützlichen Gedanken, von unnützlichen Eindrücken befreit werden. Und fehlen uns mehr wie was? Zum Beispiel der Adler in der Schweiz. Auch in den Himalayas gar nicht schlecht. Und wie ist das alles möglich? Wie ist diese Sati möglich? Was ist die Ursache von Sati? Die Ursache von Sati ist nichts anderes als, was heißt Tirasanya, die Wahrnehmung, die befestigt ist, indem unsere Wahrnehmung befestigt ist, durch die Tugenden wie Konzentration, Weisheit, Gleichmut, Entspannung, alle diese Sachen zählen, dann wird man imstande sein, diese feste Wahrnehmung zu üben. Wenn wir feste Wahrnehmung üben, dann sehen wir eben, fangen an zu sehen, die Sachen, wie sie wirklich sind. Ohne feste Wahrnehmung, wir leben in unseren eigenen Träumen. Und dann das Gefühl von dem Adler in der Schweiz ist nicht sehr klar. Nur wenn feste Wahrnehmung da ist, wenn wir konsequent üben, feste Wahrnehmung, dann das Gefühl von dem Adler in der Schweiz wird immer deutlicher. Also wie viel wir wirklich Fortschritt in der Dhamma gemacht haben, wir können messen an dem, wie fest unsere Wahrnehmung ist, heilsame Wahrnehmung in diesem Sinne. Und heilsame Wahrnehmung ist nichts anderes, wie wir schon gesagt haben, im höchsten Sinne. Heilsame Wahrnehmung ist nichts anderes, als die Sachen zu sehen, die wahre Eigenschaften nach, wahre Selbeigenschaften und gemeinsame Eigenschaften. Selbeigenschaften ist wie die Härte von der Erde, Fließen von Wasser, Wärme von Feuer, Stützen von Wind, Begrenzung von Rupa, von Raum und so weiter. Wenn wir in diesem Gebiet bleiben, dann unsere Wahrnehmung wird immer, immer mehr befestigt. In welchem Sinne befestigt? Weil diese Dhatus, wie wir schon gesagt haben, die kennen keine Ich. Durch Ich-Wahrnehmung, dann kommen die unnützlichen Gedanken. Durch Nicht-Ich-Wahrnehmung, dann kommen die nützlichen Gedanken, die wir unbedingt brauchen, damit wir von dem Last befreit werden und ein bisschen Geschmack von dem Adler in der Schweiz. Deswegen diese Elemente sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir dann zu unserem Satipatthana-Thema. Wir haben gesagt, dass die Satipatthana-Sutta fängt an mit in Erklärung von Körpermeditation an Körper gerichtet, in der Erklärung von Aufmerksamkeit gerichtet auf den Körperteil. Fängt an mit Anapanasati. Und wir haben erklärt, dass dort im Satipatthana Sutta die Erklärung von Atmenmeditation ist nur die erste vier Übungen. In jetzt, was wir lernen werden abends, sind 16 Übungen. Diese 16 Übungen dann stellen dar, ganze Bereich von Satipatthana, das heißt Körper, Achtsamkeit gegenüber Körper, Achtsamkeit gegenüber Gefühle, Achtsamkeit gegenüber Geist und Achtsamkeit gegenüber dem Phänomenen des Geistes. Wahren Phänomenen des Geistes oder Phänomenen des Geistes, die wir unbedingt brauchen, damit wir in unserem Studium von Dhamma weiterkommen. Das sind die Dhammas. Und in Satipatthana Sutta, wir haben nur die ersten vier Übungen, die nur Meditation über Atmen im Sinne von körperliche Achtsamkeit gegenüber Körper. Die anderen werden nicht erwähnt, weil sie dann etwas ausführlicher in andere Teile geschildert werden. Also in Satipatthana Sutta, was nur in Bezug auf Atmen, was nur betont ist, ist nur Meditation über Atmen als Meditation über Körper, Achtsamkeit über Körper. Und wie wir gestern schon erwähnt haben, was besonders betont wird, ist dann die Entwicklung von Konzentration auf Grundlage von Atmenbetrachtung. Dann Wie wir werden Abend darüber sprechen, aber wir sollen verstehen, wie sich das dann mit Elementen ergänzt. Jetzt erwähne ich nur kurz, dann Abend werden wir darüber reden. Der Tradition nach, die Schritte. Für Meisterung von Atmenmeditation im Sinne von Achtsamkeit gerichtet an Körper sind erst Ganana, zählen von dem Atmen, dann zweite ist Anugamana heißt folgen, folgen die Atmen, folgen Einatmen und Ausatmen von Anfang bis Ende, jeden Einatmen und Ausatmen. Was Besonderheit von der Theravada-Tradition, was wir nicht finden im nördlichen Buddhismus. Dritter Schritt ist Fusana, berühren, atmen an einer Stelle, das dann zusammen gebracht wird mit Folgen von den Atmen. Vierter Schritt ist Tapana. Tapana heißt, sich fixieren den Atmen. So mit Konzentration, so dass es zu Versenkung geht. Ich werde das dann ein bisschen abend behandeln. Aber dann, was für uns von Bedeutung ist, kommen drei nächste Schritte. Upalakana. Upalakana heißt Betrachten von den Atmen. Jetzt nicht im Sinne einfach von Konzept, einatmen, ausatmen, sondern im Sinne von Verständnis, was Atmen wirklich ist, nicht, also Verständnis von den vier Elementen. Das ist die wahre Erfahrung von Atmen, nichts anderes. Und diese vier Elemente dann, wenn wir sie richtig verstanden in dem Atmen, dann wir können, wenn wir verstanden, dass wahre Atmen nichts anderes ist als diese Elemente, wenn wir weiter noch gehen, dann bis Kalapas mit stärkerer Konzentration, dann diese Einheit von Atmen geht auseinander und erscheinen Kalapas. Diese Kalapas dann haben auch als Hauptbestandteil nichts anderes als die vier Elemente, noch die Farbe, Geruch, Geschmack, diese Oja, die Energie von Nahrungsenergie und Klang kommen dazu. Das ist dann Erfahrung von wahren Atmen. Wenn Sie auch nicht mit dem Kalapa sind, dann können Sie sehr klar, indem Sie schon sich mit Eigenschaften beschäftigt haben, die Eigenschaften, die Sie im Körper betrachtet haben, die betrachten Sie auch in Atmen. Diese Härte, Weiche, Wärme, Kälte, Kohäsion, Druck. Und wenn Sie sich irgendwo innerhalb von Nasenlochen konzentrieren, Sie werden sehen, dass nie die klare Eigenschaft bleibt nie lange auf einer Stelle, immer im Prozess von Wanderung. Der ewige Wandel da von den Eigenschaften. Eine Weile wird Hitze klar, nachher der Druck wird klar, nachher wird Härte klar, nachher wieder Weichheit. Der ewige Wandel. Dann kommt man zu Vergänglichkeit, Dukkha, nicht selbst. Dann, wenn man das verstanden hat, was geschieht, Vivatana, nächster Schritt, man kehrt sich weg . Dann geht es zu tiefe Vipassana, indem man versteht diese Sachen, man wird ernüchtert. Man wird ernüchtert. Man greift nicht zu, nicht Raga, und man lässt los. Dann, wie schön atmet man, wenn man loslässt, atmen. Dann atmen ganz fein. Je tiefer Weisheit über Atmen, desto feiner atmen. Und dann, wenn wir über diese Vipassana-Kenntnisse hingegangen sind, durchgegangen sind, dann kommen wir zu Parisuddhi, letzter Teil. Parisuddhi heißt dann Reinheit. Das ist Verwirklichung. Je tiefer unsere Verwirklichung von Atmen, desto feiner wird der Atmen. Genauso wie in Samatha, genauso in Vipassana. Aber in Samatha wir benutzen Konzept von Atmen. In Vipassana arbeiten wir mit dem wahren Atmen, mit den Elementen Atmen. Wie es weitergeht, ich sehe, dass Sie alle gespannt sind, erfahren wir ein bisschen Abend und hoffe ich, dass wir davon mehr und mehr Gefühl bekommen, wie was. Prima, dann jetzt guter Anstoß zur Meditation. Ja? Wenn wir in die Schweiz kommen, dann zeige ich Ihnen einen Adlerhorst.